Lektion 2. Text 5. Dr. Dr. Vagabund. Guten Tag. Sie wünschen? Ich möchte einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellen. Nehmen Sie Platz. Ihr Name bitte? Vagabund. Dr. Dr. Vagabund. V-A-G-A-B-U-N-T. Vagabund, also. Vorname? Konstantin Gustav Hans Theodor. Wie bitte? Konstantin? Ja, Konstantin, aber mit C bitte. Gustav Hans Theodor. Und was ist der Rufname? Hans. Einfach Hans. Hans Vagabund, also. Wann sind Sie geboren? Am 11. November 1932 in Prag. Geburtsort Prag. Staatsangehörigkeit tschechisch? Nein, ich bin Österreicher. Ich bin in Wien aufgewachsen, in der Kapuzinergasse. Aha, also vorheriger Wohnsitz Wien. Nein, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich 2 Jahre in London gelebt. Also gut, London. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich meine hier in Köln? In der Domgasse 32. Domgasse 32. Beruf? Ja, ich bin Doktor der Medizin und der Philosophie. Sind Sie Arzt oder... Nein, nein, zurzeit bin ich Schriftsteller. Ich schreibe gerade an... Ja, ja, und Ihr Familienstand? Ledig. Ledig. Kinder? Keine. Doch, ich habe 3 Kinder. In Wien, in London und... Ja, ja, also Kinder 3. Wie lange wollen Sie in der Bundesrepublik Deutschland bleiben? Das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht...